Hallo zu einer neuen Folge des Pokerlab Podcast. Ich bin der Adam. Ich bin der Nico. Ich bin Florian. Und ich bin der Jonas. Wir werden heute über das Thema League of Legends reden. Ich persönlich habe davon nicht so viel Ahnung. Ich habe es zwar schon mit den dreien hier schon mal gespielt, aber kenne mich da kaum aus. Und ich persönlich würde jetzt schon mal sagen, ihr seid relative Experten, aus meiner Sicht jedenfalls. Und deswegen habe ich mir die drei genommen. Und ja, wir wollen mal ein bisschen über League of Legends reden. Am Anfang wäre es vielleicht praktisch, überhaupt zu klären, was ist League of Legends? Wollt ihr dazu direkt was sagen? Also es ist ja ein MOBA. Was ist ein MOBA? Also ein MOBA ist ein Multiplayer-Online-Battle-Arena-Spiel. Das heißt, du spielst auf einer Map in Teams und versuchst, das andere Team sozusagen auszuschalten. Mhm. Und dadurch, dass es dass du gegen das andere Team spielst, müsste es ja relativ ausgeglichen sein, was man dann an der Karte sieht, die ja relativ symmetrisch aufgebaut ist. Was auch ein großer, soweit wie ich bis jetzt kenne, ist ja von League of Legends ein großer Punkt, dass es so gut ausgearbeitet ist, dass es eigentlich keine Ungerechtigkeit gibt. In dem Sinne. Im Prinzip schon. Es gibt nur kleine, also Unterschiedlichkeiten zwischen den Seiten. Zum Beispiel, dass halt auf einer Seite der Baron Pit reingeht und auf der anderen dann der Dragon. Das macht aber einen gigantisch großen Unterschied. Okay, da müssen wir jetzt direkt klären. Wenn wir jetzt schon bei der Karte sind, fangen wir mal an. Wie ist die aufgebaut? Also, ganz am Anfang ist halt deine Base, die besteht aus dem Nexus. Das Ziel ist, den zu zerstören. Mhm. Also der Nexus ist sozusagen dein Hauptquartier dort, wo du... Ja, genau. Mhm. Und der ist halt von zwei Türmen bewacht. Die müsste man auch vorher immer zerstören. Und dann gibt's halt immer drei Lanes, also Wege, die auch jeweils von einem Inhibitor-Turm bewacht sind, einem inneren Turm und einem äußeren Turm. Okay, also die sind und so... Und im Inhibitor. Und im Inhibitor. Und der Respawn-Punkt ist genau hinter der Nexus. Also, ich hab's ja schon mal gespielt, also sozusagen, es gibt ja die drei Bahnen und auf jeder Bahn laufen sozusagen Vasallen lang. Das sind so NPCs, die einfach von beiden Seiten, von jedem Nexus aus in Richtung der Karte, in Richtung der Map laufen. Also eine Spur auf jeder Bahn. Und die bekämpfen sich in der Mitte. Ja, die treffen sich dann immer und bekämpfen sich aber zufällig. Das ist dann... Eigentlich sind das ja die gleiche Anzahl und es müsste ausgeglichen sein. Aber das ist ein Zufallsprinzip, wie die sich begegnen. Und dadurch gewinnt, auch wenn kein Spieler drin ist, immer eine Seite. Okay, also ist sozusagen nicht perfekt ausgeglichen, sondern es schwankt immer ein bisschen hin und her. Okay, ja, und dann ist ja halt die Frage, jetzt brauchen wir Leute, die sozusagen den Kampf entscheiden. Und du wolltest noch was sagen? Ja, in League of Legends sind das halt fünf Leute. Ja, auf jeder Mannschaft gibt's ja fünf Leute. Ja, das sind fünf gegen fünf immer. Und die sind ja speziell aufgebaut aus den Champions, wie man dazu sagt, also die Charaktere, wo es ja auch verschiedene Gruppen gibt. Könnt ihr dazu erstmal was sagen? Was sind Champions? Welche verschiedenen Charakterklassen gibt es sozusagen? Also erstmal würde ich das so grob in drei Klassen unterteilen. Da haben wir einmal die Fähigkeitsstärke-Champions, die hauptsächlich eben mit Fähigkeiten arbeiten. Dann gibt's welche mit Auto-Attacks, also automatische Attacken fügen da hauptsächlich den Schaden zu. Und dann gibt's noch die, die das Ganze eben tanken, also die extrem viel Leben haben und Rüstung und Magieresistenz. Okay, jetzt habe ich schon öfters solche Begriffe gehört, wie Eddie Carry oder eben, also was zum Beispiel jetzt Eddie Carry, was bedeutet das? Eigentlich bedeutet das, dass du mit Auto-Attacks Schaden machst, ja. Also ein Eddie Carry, es gibt halt zwei Schadenseinheiten, sagen wir mal. Das ist Attack Damage, also Angriffsschaden, und Ability Power, Fähigkeitsstärke. Mhm. Jeder Champion, muss man dazu im Grundsatz erstmal sagen, hat vier Fähigkeiten. Drei normale, eine Ultimate-Fähigkeit und dann auch noch eine passive hat. Das sind die, die auf den Tasten noch gelegt sind, die man zusätzlich noch nutzen kann. Und außer der passiven, die kannst du eben nie aktivieren, weil, wie gesagt, die wirkt eben passiv und die ist entweder dauerhaft aktiv oder aktiviert sich eben von selbst. Ja, und jetzt haben wir unsere fünf Gegner, unsere fünf Champions, verzeiht, und nur drei Bahnen. Jetzt die Frage, wie verteilen wir das? Also, weil logischerweise zwei Leute haben wir ja mindestens übrig. Wohin kommen die? Und wohin kommen die anderen drei? Es teilt sich immer eigentlich auf in Toplane, Midlane, zwei auf Botlane und einen Jungler. Also man, noch kurz, um das zu verstehen, ein Nexus ist links unten in der Karte und einer rechts oben. Ja. Und dann läuft eine Lane, also eine Bahn läuft relativ senkrecht nach oben, dann rechts nach rechts, eine diagonal rechts nach oben und eine von unten nach rechts und dann nach oben. Und dann ist eben die linke ist die Toplane, die in der Mitte ist die Midlane und unten ist Bottomlane. Genau, und jetzt, wer läuft auf welcher Bahn und weshalb? Also es gibt immer einen, der auf die Oberlane, also die Toplane läuft. Hm? Und ich bin dann meistens den Tank, also die das ganze Team sozusagen beschützen und den Schaden vom Gegnern aushalten. Mhm. Aber auf Top gibt's auch den größten Champion Pool, also welche Champions du dort spielen kannst, liegt meistens von dir selber ab. Dort kannst du zum Beispiel auch Magier spielen, obwohl die dort normalerweise nicht hingehören. Und dann gibt's eben auch noch das, an sich meistens sind die ganzen, die Tanks eben, sind oftmals einfach Nahkämpfer. Aber auf der Toplane kann es eben auch sein, dass du mal einen Fernkämpfer hast, der vielleicht am Ende nicht mal tanky geht. Und deswegen ist das echt ziemlich eigenartig, sich manchmal dort erstmal zurechtzufinden. Okay. Und so, jetzt die so. Obere haben wir, die mittlere? Ja, erstmal muss man sagen, also so ist das strategisch meistens aufgebaut. Es ist, sind zwischen jeder Lane der Jungle, also das sind verschiedene neutrale Monster-Camps. Und das sind halt, es ist ein bisschen verzweigt, die Wege. Hm. Ja, und dort ist halt der Jungler zu Hause und der macht diese Monstercamps und versucht den anderen Lanes zu helfen. Okay, also sozusagen, der läuft dort zwischen den Bahnen rum, macht dort so NPC-Gegner ja. Und unterstützt dann die einzelnen Lanes sozusagen, wenn dort gerade zurückgefallen wird. Bekämpfen die zwei, die im Jungle sind, sich auch gegenseitig oder wird versucht, sich aus dem Weg zu gehen? Eigentlich kommt es relativ selten vor, dass sie sich begegnen. Es kann schon vorkommen, wenn der eine denkt, ja, ich counter-jungle den, also ich gehe auf den Jungle von der anderen Seite. Dort können die sich mal begegnen, aber theoretisch treffen die sich maximal bei einem Gank, wenn sie versuchen, zu selben Zeitpunkt auf die gleiche Lane zu laufen. Gank ist sozusagen, wenn auf einer Bahn sich mehrere treffen, oder wie? Wenn der Jungler oder ein anderer Champion versucht, auf einen Einfluss zu wirken, also einen Einfluss zu haben. Das heißt, man überrascht ihn, indem man plötzlich in der Überzahl der Spieler ist, möglichst. Okay. Hat der Jungler eine spezielle Fähigkeit? Also ist das eine spezielle Charakterklasse oder kann man also den als spielen? Jungler gehen alle Champions, die sich ein bisschen wenig heilen können, die genug Schaden an den Monster machen, weil es gibt viele Champions, die machen weniger Schaden am Monster. Das ist und die relativ viel aushalten auch. Und es kann auch sein, wenn man das jetzt, die Begegnung von zwei Junglern, es gibt ja den Drachen, und den muss man wirklich versuchen, unter Kontrolle zu halten. Okay. Das auch. Ist der an einem speziellen Punkt, oder fliegt der rum, oder? Nee, der ist an einem speziellen Punkt, das ist, auf der unteren Seite ist der, also ist eine Mauer drum, aber man kann von der oberen Seite eigentlich reinlaufen. Mhm. Und ja, wenn jetzt zum Beispiel das eine Team den Drachen machen will, ist, kann der andere Jungle immer versuchen, den zu klauen. Okay. Deswegen kommt es dort auch manchmal zu einer Begegnung. Ah, verstehe. Na, aber da sind meistens die Teams dabei. Es ist nicht, also es ist eher selten, dass versucht ein Jungle das Ding alleine zu machen. Meistens wird gewartet, bis du eine Überzahl an Spielern hast, wo du zum Beispiel deine Botlane mit reinziehen kannst, dass du drei bist, wenn der gegnerische Botlane gerade nicht da ist. Zum Beispiel. Das müssen wir dir erstmal klären. Ja. Ja, das sollten wir vielleicht erst klären. Jetzt noch die mittlere. Gibt's da irgendwas Besonderes noch zu klären? Sind meistens Magier oder Assassinen drauf. Okay, und die Botlane? Weil da sind ja immer zwei Leute, wie ich bis jetzt mitgekriegt habe. Gibt's da einen speziellen Grund dafür? Also, das ist eine spezielle Lane. Also dort ist immer der AD Carry zu Hause, der seine Schaden durch Attacken, durch normale Angriffe macht. Hm? Und ja, dieser ist meistens halt, der hat halt nicht viel Leben und muss beschützt werden. Deswegen ist auf der Lane immer mit ein Supporter, der den heilen kann oder der irgendwie Schaden abblocken kann. Oder die Gegner durch seine eigenen Fähigkeiten verhindert, dass die an seinem AD Carry Schaden machen dann eben, dass der, also der Support ist eigentlich nur zum Beschützen da. Okay, als ich das mal gespielt habe, habe ich immer Fernkämpfer gespielt. Sind das sozusagen die Supporter? Nee, das, Nein, das ist der AD Carry. Das sind die AD Carries, die greifen immer von einer gewissen Reichweite an. Damit und die Midlaner. Die sind auch sehr oft eigentlich Fernkämpfer. Das gibt eine Ausnahme. Bei dem Midlane und der Unterschied zwischen Midlane und AD Carry ist, dass AD Carry eigentlich von einer sicheren Reichweite Schaden über eine gewisse Zeit machen möchte. Hm? Währenddessen der Midlaner meistens so einer ist, der einmal auf jemanden springen möchte und der da gleich sterben soll. Okay. Ja, Und jetzt waren wir bei der Top Bottom Lane, wo du noch was erzählen wolltest. Was war's? Es ging darum, eine Überzahl zu schaffen, um halt die Objective Control zu sichern. Also Objectives sind Nexus, Inhibitoren, Tower, Dragon, Baron. Das ist jetzt nicht die genaue Reihenfolge, in welche du die abstufen solltest. Aber das sind halt erstmal alle. Und der Dragon ist zum Beispiel momentan ziemlich wichtig, weil der für das komplette Team, das den tötet, einen Buff gibt. Okay, da kommen wir später am besten noch drauf, ja. Wenn wir dann besonders auf die Buffs eingehen und die Spielveränderungen. Aber jetzt, wo wir so grundlegend erstmal geklärt haben, wie ungefähr das Spiel aufgebaut ist, was es, wie es aussieht, wie man spielt, wäre es vielleicht ganz gut, wenn wir jetzt einen Spielablauf erläutern. Am Anfang fängt das Spiel an, man wählt sich seinen eigenen Champion aus und da fängt es ja schon an. In speziellen Spielen ist es doch so, dass man sozusagen dem Gegner verbieten kann, gewisse Champions zu nehmen, oder? Ja, also das ist in der Turnierauswahl, dann bannst du immer 3 Champions weg. Mhm. Das muss aber nicht unbedingt sein, dass du dem Gegner das wegbannst, sondern manchmal auch, dass irgendeiner aus deinem Team den nicht nimmt oder so. Okay, ja, und dann geht's das Spiel los, fängt an, alle Leute sind in Nexus, in der Basis und laufen dann Richtung ihre verschiedenen Lanes, weil das ja schon geplant ist. Grundlegend, welche Phasen gibt's bei im Spiel? Also man fängt mit dem Early Game an, also das sind vielleicht die erste Viertelstunde bis 20 Minuten. Das kann aber auch weniger sein. Es kommt meistens darauf an, wie schnell das Spiel halt abläuft. Wenn die Bottom Lane sehr viel stärker ist als die andere und dann den ersten Tower nimmt und sich dann denkt, ich brauche nicht mehr auf Bottom Lane bleiben, ich kann jetzt Mid Lane laufen, dann kann es schon sein, dass das Early Game nach meinetwegen 7 Minuten vorbei ist und dann gleich in die nächste Phase übergeht. Okay, die dann wäre? Das Mid Game. Ich muss dann erstmal sagen, dass jede Lane, außer der Supporter, versucht, Vasallen zu machen und diese zu farmen. Ja. Der Jungler macht halt seine neutralen Monster-Camps und versucht vielleicht etwas Einfluss am Anfang zu nehmen. Weil wenn man sieht, wenn der Jungler kommt und der eigene Spieler kriegt dadurch einen Kill, können diese halt in Vorteil gelangen. Und manchmal läuft es auch so ab, wenn ein Kill kann entscheiden, dass dein Spieler dann den Gegner immer wieder mehr tötet. Hm? Und dadurch snowballt er halt, also er schneeballt. Das heißt, der hat so diesen Lawine-Effekt, das heißt, der wird dann von Anfang eben so von sowas Kleinen total riesig und kann dann auch mal 1 gegen 3 einfach mal alle töten. Okay, also das sind dann diese Triple Kills, ist es dann Quattro Kills? Na, das ist 4, Quadra-Kill. Quadra-Kill und dann Pentakill. Ja. Das ist maximal, ja, okay. Um wieder auf die Phasen zurückzukommen, das Mid-Game, durch was ist das charakterisiert? Das ist sozusagen dann wirklich der aktive Kampf hin und her, oder wie? Also das Midgame ist meistens dadurch gekennzeichnet, dass du versuchst, die Kontrolle über den Drachen zu behalten und versuchst, die ersten Tower dann down zu bekommen oder die zweiten Reihe schon von den, also die innere Reihe. Also die Tower sind ja sozusagen auf den verschiedenen Bahnen verteilt und ab einem gewissen Abstand, wenn man einen Tower zerstört, also der kämpft auch noch gegen die eigenen Vasallen und gegen die eigenen Champions, wenn der zerstört ist, kann man sozusagen ein Stück weiter vorrücken. Und das ist halt auch sehr wichtig. Man kann in dem Spiel Wards kaufen, also oder besser gesagt Augen, die dir Sicht auf einen gewissen Bereich der Map verschaffen. Mhm. Und dadurch kannst du halt deine Gegner sehen. Und wenn du jetzt einen Turm kaputt machst, hast du ein gewisses Feld, wo du auch wieder Wards hinsetzen kannst. Und dadurch kannst du halt immer weiter vordringen und das halt sicher runterspielen. Okay. Jetzt kommen wir logischerweise erstmal zum Late Game. Das ist dann, denke ich, wenn man dann schon sich Richtung eines Nexus arbeitet und den dann langsam zerstört. Ja. Ja, also im Late Game, da ist man dann, also da hat man dann alle Items, die man kaufen kann. Man kann ja maximal 6 Items haben und ein Trinket, also das ist zum Beispiel so ein Auge zum Sehen. Also das kauft man alles im eigenen Nexus. Im Shop, ja genau, im Respawn-Punkt. Ja, beim eigenen Nexus. Wir sollten dann auch noch klären, wie man für Gold kommt. Ja, und gleich. Ich wollte jetzt erstmal nur kurz oben grob übergreifen, welche 3 Phasen sind. Ja, und im Late Game, da sind dann eben hauptsächlich Teamfights. Manchmal wird aber auch durch sogenannte Split Push, das heißt, ein Champion splittet sich eben vom eigenen Team ab und pusht eine Lane möglichst weit durch, ohne dass er getötet wird. damit dann wiederum andere vom Gegnerteam sich wieder welche absplitten, möglichst zwei oder sogar mehr, damit dann das eigene Team wieder im Vorteil ist, weil es mehr Spieler sind. Verstehe, also sozusagen die woanders hinzuziehen und dann bei dem anderen Punkt stärker durchzubrechen. Genau, und dann versucht man eben möglichst die Teamfights zu gewinnen. Und dann kann es auch sein, weil die Todeszeit wird ja immer höher, bis man respawned wird im Spiel. Und dann kann es eben schon sein, dass wenn man einen Teamfight gewonnen hat, dass man das komplette Spiel beenden kann. Muss ja nicht mal ein Teamfight sein. Es kann auch im absoluten Late Game ein Pick sein, wenn du zum Beispiel die Hauptschadensquelle des Gegners rausnimmst, also tötest. Und dann also einfach keinen Schaden machst. Wenn du den stärksten Gegner kaputt machst. Ja, wenn du Glück hast und den halt allein kriegst, kann das schon bedeuten, dass du das Spiel gewonnen hast. Okay. Ja, da würde ich jetzt noch wieder springen zum Anfang springen. Und es geht alles los. Jetzt, was macht man als erstes, wenn man da steht? Als mit seinem Champion? Also man hat am Anfang, ich glaube, 450 Gold. Mhm. Also ja. Das ist pro jedes Spiel hat man neu. Ja, das hat ja. Jedes Spiel beginnt das wieder neu und du fängst von Level 1 an. Mhm. Dann kaufst du dir immer erstmal ein Starter-Item. Mhm. Das ist meistens nicht gerade stark und verkauft man irgendwann später wieder. Und dann geht man auf seine Lane und der Jungler, der versucht immer das erste neutrale Camp zu machen. Das ist manchmal auch der Buff. Also das ist ein größeres Monster, was dir eine gewisse Stärke halt dann verleiht beim Töten. Okay, also Buffs sind sozusagen, wenn du wenn du einen Gegner speziell tötest, einen nicht, der von einem Menschen gespielt wird, dann kriegst du sozusagen eine Verstärkung irgendwo. Oder wie ja, das ich das sind, verstehen? Also es gibt vier größere Monster, die dir auf jeden Fall erstmal Buffs geben. Hm? Das sind zwei blaue und zwei rote. Die haben halt verschiedene Wirkungen. Wenn man so einen tötet, kriegt man diesen Buff für 2 Minuten. Was gibt's zum Beispiel für Buffs? Also man hat ja eine gewisse Anzahl Leben. Hm? Das Leben wird halt durch den Roten schneller regeneriert und mit seinen normalen Angriffen kann man den Gegner verlangsamen. Und dann der Blaue gibt halt schneller Mana wieder zurück. Mhm. Und mit Mana kann man dann sozusagen seine Spells machen. Seine Fähigkeiten kann man damit öfters benutzen und deswegen der Midlaner, der halt meist Magier spielt und aus einem großen Mana-Pool schöpfen möchte, bekommt halt meistens dann den blauen Buff. Okay. Es gibt noch 2 weitere. Die sind dann fürs ganze Team, also der blaue und rote Buff sind nur für einen Spieler gedacht. Der kann dann auch weitergegeben werden, wenn man getötet wird. Also der einen getötet hat, hat dann den Buff sozusagen. Und der Timer beginnt wieder von komplett 9. Und dann gibt's eben noch den Drachen und den Baron Nashor. Was ist jetzt der Baron? Der Baron, das ist ein teamübergreifender Buff. Ja. Der auch auf eine bestimmte Zeit beschränkt ist. Und der macht unter anderem die Minions stärker, wenn du dich in der Nähe befindest von denen. Also die Vasallen von dir. Und dann zusätzlich AD und AP noch dazu. Also alle Kampfstats werden verbessert. Der Drache? Nee, der Baron, was ist das für ein Wesen? Beim Drachen ist ja klar, ja. Baron ist was? Das ist das stärkste neutrale Monster auf der Karte. Na, wie ist das auch? Irgendein Fantasiemonster oder ist es? Ja, also das ist ein großer Wurm. Kann man das eigentlich so beschreiben und das ist wie ein extremer Endgegner. Man braucht eigentlich meistens 3 Leute mindestens, um diesen zu zerlegen. Okay. Ja, wie er schon gesagt hat, Respawn geht über die Zeit, also man stirbt ja logischerweise mit der Zeit immer mal. Das wird dann am Ende immer länger. Ja, also das geht bis so 75 Sekunden hin. Okay, und dann, wenn man dann sich kämpft und so, bekriegt sich auf den einzelnen Bahnen, dann schreitet man sozusagen als einzelner Champion auf einer Bahn weiter vor, macht die Türme kaputt und wenn man dann im Nexus ist, dann macht man den einfach kaputt, wenn ich das richtig verstanden habe. Also das Optimale ist, was aber nie passieren wird eigentlich, ist, dass man bloß diese Vasallen kaputt schlägt. Mhm. Weil umgerechnet sind ungefähr 15 Vasallen ist ein Kill. Okay. Also vom Goldlohn her. Das Gold kriegt man durch das Töten von Minions oder von Champions oder von neutralen Monstern. Allerdings muss man dazu wirklich den letzten Schaden, damit die überhaupt getötet werden, machen, weil, also wenn man jetzt die ganze Zeit die angreift, und die werden dann von was anderem getötet, dann bekommt man das Gold nicht. Okay, man kann ja aber auch Erfahrungspunkte sammeln, sozusagen pro Spiel, nicht nur Gold, und sich dann damit aufleveln. Kriegt man das auch, also kriegt man die auch durch die Vasallen, oder? Ja, also Erfahrungspunkte kriegst du allgemein eigentlich fast durch alles. Du kriegst das durch die neutralen Monster, durch die Vasallen, Durch Tötungen bekommt man nochmal extra Erfahrung. Durch den Drachen oder durch den Baron. Na, durch Drachen nicht mehr. Doch, kriegt man etwas. Na, sehr wenig. Sehr wenig. Sehr wenig. Und ist es dann einfach... Das ist weniger als bei so einem kleinen Wolf. Ist es dann einfach ein normaler Levelaufstieg? Also was, also man... Wie viele Level kann man eigentlich überhaupt aufsteigen? Also es gibt insgesamt 18 Level. Man fängt halt auf Level 1 an und dann bis Level 6 geht es noch relativ schnell. Und wenn man Level 6 erreicht, kann man dann das erste Mal seine ultimative Fähigkeit hochleveln. Ja, und das wird halt dann meistens auf den Einzelnen, also auf Top-Lane und Mid-Lane versucht zu erreichen, dass man als erster Level 6 wird. Weil dann hat man eigentlich einen ziemlich großen Vorteil gegenüber dem Gegner und kann diesen zum Beispiel töten oder zwingen, dass er zurückgeht. Also wird sozusagen mit dem Aufleveln nur erreicht, dass die die Zauberattacken stärker werden. Ja. Eigentlich wird alles stärker. Du kriegst dann so, jeder Champion hat so einen Grunderhöhungswert, den er pro Level an AD, AP, Leben und Life Regeneration dazu kriegt. Und wenn du halt in der Lane einen Level Vorsprung hast, dann hast du automatisch bessere Kampfstats. Das heißt, du bist immer im Vorteil gegenüber den anderen. Also, ja. Okay, kann man sich durch die gekauften Items auch noch große Vorteile verschaffen? Oder ist das nur so, dass man sich, keine Ahnung, dass es ungefähr gleich hält? Die Items sind eigentlich sozusagen das wichtigste Element in dem ganzen Spiel, weil durch diese Items wirst du eigentlich stärker. Allein durch Levelausstieg würdest du niemals genug Schaden kriegen oder niemals genug Resistenzen kriegen, um deinen Teamfights zu gewinnen. Jeder Spieler muss sich Items kaufen, weil wenn du keine Items hast, dann bist du fast so nutzlos wie so ein Minion. Also ist es sozusagen sehr wichtig, gezielt Items einzukaufen, nicht zum Beispiel mehrere Schuhe oder so. Mehrere Schuhe wäre nicht sehr intelligent. Also mehrere Schuhe sind jetzt erstmal gar nicht mehr möglich. Okay, Gott sei Dank. Gut, nicht mehr. Also, aber auf jeden Fall gibt es meistens, das ist auch, wenn man in den Shop öffnet, ist auf jeden Fall erstmal empfohlene Gegenstände von Riot, haben die sich das ausgedacht, also Riot Games ist die Firma, die das Spiel herstellt. Ja, das sind für die Anfänger, hat man dann einen kleinen Faden, was man sich so kaufen kann. Okay, den befolgt man, dann kauft man einfach irgendwelche Items oder wie, die möglichst passen würden. Ja. Es kommt aber auch auf die Spielsituation an, zum Beispiel wirst du dir, wenn dein komplettes Gegnerteam nur auf Auto-Attacks aus ist, wirst du dir ja keine Magieresistenz zum Beispiel kaufen. Okay, gut zu wissen. Es ist bestimmt logisch, aber... Also es kommt auch immer, die empfohlenen Gegenstände sind so, dass du grob weißt, was auf den Champion ganz gut wäre. Allerdings musst du auch immer auf die Spielsituation achten, was du dir holen solltest und wann du dir was holen solltest. Das kommt meistens erstmal gegen den Lane-Gegner an. Wenn du dann siehst, ich spiele gegen einen Magier, dann wirst du dir am Anfang als einen Assassin so eine Art, wie heißt das, den Hextrinker kaufen. Das gibt dir zusätzlich AD und noch Magieresistenz. Und das ist halt von Vorteil, weil du dann automatisch den Gegner counterst und dich selber verbesserst. Dann wirst du dir kein Item kaufen, wie Brutalizer, das dir nur Angriffsschaden gibt. Okay, jetzt merkt man schon die ganze Zeit, das ist ja alles sehr, sehr, sehr viel und sehr, sehr viel Detailwissen, was man alles kennen muss. Wenn man jetzt frisch ins Spiel kommt und das erste Mal spielt, ich wurde ja von euch ein kleines bisschen an die Hand genommen, aber ich kann mir vorstellen, dass es sehr, sehr schwer ist, überhaupt reinzukommen. Da kommen wir dann dazu, dass es auch sehr berüchtigt dafür ist, dass sehr, sehr viel geflucht wird in dem Spiel und auch Noobs sofort niedergebrüllt werden und einfach beleidigt werden, weil sie nichts können. Stimmt das wirklich? Ist es so extrem? Also es stimmt leider wirklich. Es ist, gerade wenn man neu anfängt und keine Erfahrung hat mit dem Spiel, ist das wirklich eine sehr schlimme Erfahrung. Man fängt an, kommt zum Beispiel in das erste normale Spiel, nachdem man das Tutorial gemacht hat, und dann geht's los. Es gibt viele Spieler, die schon Level 30 sind, die dann einen zweiten Account machen, um den auch noch hochzuleveln. Und ja, die wissen halt dann etwas mehr. Und sobald du dann als neuer Spieler einen kleinen Fehler machst, brüllen die dich dann zu und wollen dich halt melden und sonst was. Kann man gegen also andere melden? Auch nur, weil sie schlecht spielen? Ja, also ja, diese ja. Funktion gibt's. Es gibt eine Funktion, um Mitspieler oder Gegner als schlechten Spieler zu markieren. Es bringt jetzt zwar nichts, das wird dem anderen Spieler keine Abzüge geben, aber es gibt's einfach. Also dann sieht man, oh, das ist ein schlechter Spieler, jetzt will ich lieber nie mit dem spielen. Ja, also es beruhigt manche. Ja. Also das geht dann, wenn man den gemeldet hat, kann man auch noch eine Begründung eingeben, warum man den gemeldet hat. Und dann geht das an ein Tribunal, das ist so eine Art eigenes Gericht. Oder? Also es war mal das Gericht, dass das du konntest das als normaler Spieler konntest dort reingehen, dann konntest du halt die Fälle abstimmen, wie man das entscheiden sollte. Das gibt's aber momentan leider nicht mehr. Und jetzt ist es eine automatisierte Funktion, wo der Chatverlauf überprüft wird, wer hat welche Schimpfwörter oder so benutzt. Also können sozusagen auch Leute gebannt werden, die eben sehr viel rumfluchen. Ja, also es fängt normalerweise erst an mit ein paar Tagebans oder mit Verboten, dass du im Chat was schreiben darfst. Hm? Aber man kann auch permanent dafür gebannt werden. Okay, ich habe mir jetzt aufgeschrieben, Ligen, Runen und Meisterschaften. Und jetzt weiß ich gar nicht, was damit auf sich hat. Erklärt mir es bitte. Also Runen und Meisterschaften sind so, wie gesagt, passive Items eigentlich. Du kannst halt außerhalb des Spiels kannst du halt maximal Level 30 werden. Mhm. Und du kannst halt insgesamt 30 Meisterschaftspunkte verteilen. Du bekommst pro Level ein. Und diese geben dir halt auch Bonus wie Angriffsschaden oder Fähigkeitsstärke oder manchmal auch Lauftempo. Die hat man dann aber in jedem Spiel sozusagen. Ja, die hat man in jedem Spiel passiv. Aber du kannst mehrere Meisterschaftsseiten erstellen und für den Champion, den du gerade nimmst, die passende dafür wählen. Mhm. Und also Runen, also, das ist das sozusagen? Ja, Runen ist fast genau dasselbe, bloß dass es wenige davon gibt, die aber dafür stärker sind. Okay. Was man vielleicht ein bisschen mitgekriegt hat zwischendrin, ihr habt ja drüber geredet, dass das Spiel verändert wurde. Das ist sozusagen, wie ich es jetzt mitgekriegt habe, wird als Meta bezeichnet, dass das Spiel im Nachhinein noch immer von den von Riot Games verändert wird, damit es immer neu und frisch bleibt. Meistens machen die das nur ums. Einige Änderungen beziehen sich halt auf die Spielverbesserung, auf den Spielablauf. Die meisten Änderungen sind eigentlich nur Anpassungen, dass einige Champions nicht zu stark sind und andere nicht zu schwach. Das Meta ist eigentlich nur, welcher Champion momentan viel gepickt wird und welcher Champion richtig gut ist in dem, was er macht. Also wenn sozusagen ein Champion überdurchschnittlich viel genutzt wird, wird der ein bisschen schwächer gemacht, weil es anscheinend ist er zu stark. Genau. Ja. Und dann gibt's allerdings auch manchmal, allerdings kommt das echt sehr selten vor eigentlich, dass die Champions komplett abändern, also die Fähigkeiten ändern und so. Aber es gibt's auch, oder wie? Ja, ja, das gibt's auch, aber eben nicht oft wirklich. Das Spiel existiert ja jetzt seit 2009 und manche Champions sind halt zu sehr veraltert. Hm? Es gibt halt jetzt Champions, die rauskommen, die alles, das genau dasselbe eigentlich können, bloß halt viel, viel besser. Gibt's neue Champions sozusagen? Also, ja. Geschätzt würde ich im Durchschnitt sagen, dass alle 2-3 Monate ein neuer rauskommt. Okay. Das wird dann durch Patches ergänzt. Ja. Ja. Also die Patches, dann werden halt dort die Champions geschwächt oder gestärkt. Oder auch die neutralen Monster oder Vasallen werden manchmal stärker gemacht oder Items verändert, so dass das Spiel relativ ausgeglichen ist, was aber noch nie war. Ach so, ich hätte jetzt immer gedacht, dass das Spiel so extrem gerecht und ausgeglichen ist, dass es eigentlich nichts Höheres, Besseres gibt als das. Es wird immer so beschrieben, dass einige Champions OP sind, also overpowered. Das kommt aber meistens auf das Skill-Level drauf an und auf welchen Champion du jetzt spielst. Wenn du zum Beispiel einen absoluten Lane-Counter gegen dich hast, dann wirst du das Spiel niemals gewinnen können auf der Lane gegen dich. Also sozusagen ein Champion, der genau passend für die Lane und deinen Champion ist, um euch, also um dich kaputt zu machen. Ja. Okay. Das kann man auch, es gibt ja, wenn man Champions auch bannt, nimmt man dann abwechselnd Champions. Und wenn du zum Beispiel siehst, dass der gegnerische Toplaner einen bestimmten Champion nimmt, kann man diesen halt kontern und einen Champion nehmen, der gegen diesen besonders stark ist. Mhm. Wird mit den Patches wert überhaupt das Spiel an sich, also von der, zum Beispiel von der Grafik, wird da noch was dran verbessert oder von, dass es besser funktioniert? Ja. Also, es war erst ein sehr großer Patch, vielleicht vor einem halben Jahr so jetzt so. Es war im November. Da wurde halt das ganze Grafikdesign komplett überarbeitet und verbessert. Mhm. Und es wurde auch der Spielfluss verbessert. Man braucht jetzt nicht mehr so viel PC-Leistung dafür. Also das kann ich auch echt sagen, weil also ich wohne mit einer extrem schlechten Internetanbindung und bei mir ist das mal ganz normal, dass ich einfach mal im Spiel komplett hänge, also nichts mehr machen kann und das wurde auch ein bisschen besser manchmal. Manchmal lädt das auch einfach was schneller, das merke ich auch. Okay. Das ganze Spiel ist ja Free-to-Play. Jetzt wird also Spielen, wo man nichts bezahlt, um es zu kaufen, wird ja sehr, sehr oft vorgeworfen, ja okay, das Spiel ist sowieso Pay-to-Win, man bezahlt und dann ist man automatisch überpowered und kann die Gegner viel, viel einfacher töten. Wie ist es nur in League of Legends? Das kann ich wirklich so 100% sagen, das ist nicht Pay-to-Win. Da stimme ich auch zu. Ja. Weil du kannst jeden Champion kann man mit normalen Spielgeld dort kaufen. Und was man jetzt extra noch kaufen kann für echtes Geld sind Skins, die deinen Champion aussehen etwas verändern. Und diese Runen und Meisterschaften bekommt man ja auch bloß durch Levels. Und okay. Deswegen. Also kann man sich sozusagen nur kann man sich Champions kaufen, dass man die durchgängig spielen kann. Also sonst ist es sehr so, man hat wie viele zur Auswahl? Also ich glaube, es sind zurzeit irgendwas mit 120 Champions. Aber ich meine jetzt jemand, der nichts bezahlt hat, der hat ja immer eine Auswahl, nur eine gewisse, der kann ja nicht alle auswählen. Der kann seine gekauften Champions benutzen und dann gibt es jede Woche 10 freispielbare Champions. Okay, also dadurch, dass es auch ein bisschen durchwechselt, hat man dann. Ja, und die sind dann einfach zufällig bestimmt immer. Okay. Gibt's sonst noch irgendwas, was man in den Ingame-Käufen erreichen kann? Oder? Also man kann auch diese Warts, also die Augen, kann man das Aussehen verändern, man kann seinen Namen ändern oder die Region wechseln, weil es gibt halt sehr viele Regionen in League of Legends. Es geht über Korea und dann 5 Europa-Regionen oder so, dann noch ein paar nordamerikanische Regionen. Wo man jetzt gerade bei Korea und diesen, also das ist ja alles gerade in Asien sehr bekannt für den ganzen E-Sport. League of Legends ist ja da anscheinend schon ziemlich groß und sehr erfolgreich. Weshalb glaubt ihr, dass es so gut für den digitalen Sport also nutzbar ist? Ja, das ist der erste Punkt, weil es Free-to-Play ist, weil du nichts bezahlen musst und weil es eigentlich absolut vom Skill abhängig ist. Da kannst du dir jetzt nicht irgendwelche Vorteile erarbeiten, wenn du Geld bezahlst. Okay, also sozusagen nur wirklich dadurch, dass es für jeden gleichberechtigt ist? Ja, wenn du das jetzt mit anderen E-Sports vergleichst, wie Counter-Strike oder Hearthstone, das sind alle Spiele, die Free-to-Play sind, also Dota auch noch, das ist also ähnlich zu League of Legends, und die haben halt alle dasselbe Ziel, also naja, denselben Aufbau, dass du halt keinen Vorteil hast im Gegensatz zu den anderen Leuten. Okay. Wie groß sind das teilweise ist der E-Sport, weil es ist, so wie ich mir gekriegt, ja, teilweise sehr, sehr, sehr erfolgreich. Also es ist riesig. Es gibt, bei League of Legends gibt es in jeder Region Nordamerika, Europa, Türkei haben die extra Ligen, in Korea, China. Und dann halt werden in der Weltmeisterschaft die besten 2-3 Teams aus jeder Region genommen. Und halt in einem Turnierverfahren wird halt der Beste ermittelt. Könnte man rein theoretisch so als normaler Spieler wie wir, wenn man gut genug trainieren würde, könnte man es bis dahin schaffen? Ja. Also die man kann es schaffen, die Teams sind aber sehr professionell und nehmen halt meistens nur Spieler, die halt schon Erfahrung im Turnierszenen haben. Es hinter einer so einer Organisation, so einer Teamorganisation steht jetzt mittlerweile Manager, Coaches, Leute, die diese nachfolgenden Spiele analysieren und sagen, was man besser machen kann. Und es gibt halt Sponsoren und man verdient dort halt schon richtiges Gehalt, was immens hoch ist. Könnt ihr da vielleicht irgendwelche genauen Zahlen nennen, also zum Beispiel an Preisgeldern? Das Problem ist, das wollen die nicht so richtig alle veröffentlichen. Wenn du die fragst, wie viel verdienst du, sagen die meistens, also auch oft, ja genug, sonst würde ich es nie machen. Also ich kenne von einem genauen Beispiel, das waren bloß durch das Gehalt für das Spielen schon 10.000 Euro pro Monat. Ja. Oder so. Und dadurch kriegt man halt noch zusätzlich, für die Sponsoren kriegt man noch was. Und dann von dem Preisgeld, das ist halt ziemlich hoch, ich glaube, wenn man das europäische Turnier nur gewinnt, sind es, glaube ich, schon 250.000 Euro und für die Weltmeisterschaft wären es dann 1 Million. Das wird aber auch Jahr zu Jahr immer mehr, weil die haben immer mehr Anhänger. Ja. Der komplette Preispool von der Weltmeisterschaft war an die 3 Millionen. Die 1 Million waren halt nur für das Gewinnerteam. Okay. Also alle anderen darunter haben dann auch einen Teilbetrag bekommen. Zum Beispiel die es bis zum Halbfinale erreicht haben, kriegen auch Geld. Das ist lohnenswert, sollte man mal probieren. Mich würde interessieren, was fasziniert euch so am Spiel? Wie seid ihr dorthin gekommen? Wie lang spielt ihr es schon? Und weshalb spielt ihr es immer noch? Also erstmal, wie seid ihr vielleicht rangekommen? Mit Nico? Ich habe das durch einen Kumpel damals gesehen, der fand ich natürlich so toll, hab's dann aber ein paar Mal gespielt. Und das wird halt, wenn man das dann einmal so ein bisschen mehr spielt, kommt man immer mehr rein und spielt das dann öfters. Und ja, bis zu Level 30 macht es eigentlich nicht so viel Spaß, aber dann macht's halt... Geht der Spaß eigentlich erst richtig los. Und wie lange spielst du es jetzt? Ich spiele seit 3 Jahre. 2,5 bis 3 Jahre. Okay. Es müssten drei sein jetzt bei dir. Ja, das weiß ich nicht. Florian, du, wie bist du rangekommen? Ich hab's also vom Robin gehört. Also ein weiterer Kollege, der nicht da ist. Also Robin hatte das bei sich mal so im Hintergrund laufen gehabt und da war ich bei dem und habe ich das mir halt so angeguckt. Fand es aber nicht gut, habe mich dann irgendwann dran erinnert, als mir langweilig war, habe es mir runtergeladen, habe es auch gespielt und dann bin ich dabei geblieben. Okay, und Jonas? Also ich habe das, also da hat Nico das noch nie lange gespielt. Da hat er gesagt, hey, guck mal, ich habe ein geiles Spiel. Ich habe das mit dem gespielt, ich fand's echt grottenschlecht. Ich habe gesagt, nee, das spiele ich nie wieder. Und dann anderthalb Jahre später hat auch eben vom Flori, dann erwähnte Robin, das gespielt. Und dann hat der Flori das plötzlich gespielt und dachte ich mir, na gut, vielleicht hat sich irgendwas verbessert oder so, du probierst einfach mal. Und dann fand ich es auch, also nach 2-3 Wochen hatte ich erstmal so eine extreme Suchtphase auch und seitdem ist es wieder zurückgegangen, aber ich finde es immer noch extrem gut, muss ich sagen. Also, wie ich es jetzt mitgekriegt habe, war es bei euch allen so, es ist sehr schwer, erstmal überhaupt ranzukommen. Und wenn man dann diesen Punkt überschritten hat, dann liebt man's. Also, ich finde da, was das Spiel auch ausmacht, es gibt manche, die man halt mit den Freunden sehr gerne spielen zusammen, wo man halt zu fünft zusammenspielt und dort Spaß hat. Und dann ist auch, wenn man diesen Punkt mit Level 30 erreicht hat, kann man auch Ranglistenspiel machen und in dieser Rangliste halt aufsteigen. Deswegen, wir haben ja vorhin den Punkt Ligen angesprochen. Es gibt halt verschiedene Ligen in League of Legends. Die Bronze, Silber, Gold, Platin, Diamant und dann gibt's noch die Meister- und Herausforderliga, das sind dann halt für die extremen Profis. Mhm. Ja, dort ist halt der Ansporn, in diesen Ligen höher zu kommen und besser zu werden. Okay, also ist wirklich der Ansporn einfach, ich will der Beste sein. Und ja, oder besser als diese Freunde, mit denen man spielt. Ja, und wie es jetzt auch auf mich gewirkt hat, ist sozusagen, dass man mit anderen Freunden viel besser reinkommt, weil man dann schon ein vorgefestigtes Team hat, was einen vielleicht auch nicht so doll beleidigt. Ja, also es macht einfach mehr Spaß, mit Leuten zu spielen, die du kennst. Wenn du dann mit 4 anderen Leuten, die du nie gesehen hast und die dir nichts bedeuten, spielst und du kannst dich auch nicht mit denen unterhalten, die Kommunikation ist einfach nur scheiße im Vergleich zu dem, was du erreichen kannst, wenn du mit 4 Leuten spielst, die du kennst und gleichzeitig auch mit denen reden kannst. Kommt man überhaupt ins Spiel rein, wenn man keine Leute kennt, die im Spiel sind? Es ist schwer. Also man kommt schon rein, aber es ist halt schwerer. Das Problem ist eben auch, dass dir viele dann nie helfen wollen. Manchmal wird auch gesagt, ja, was du dort machst, ist totaler Shit oder einfach nur. Und dann fragst du ja, was soll ich besser machen? Da sagen die einfach, na, jetzt ist eh zu spät. Weil persönlich, ich wüsste jetzt gar nicht, wenn ich jetzt anfange, wüsste ich gar nicht, was ich für einen Champion aussuchen sollte. Und wo ich dann damit hingehen soll, was ich überhaupt machen soll. Also, ich persönlich wüsste das nicht mal. Also, wenn wir jetzt bis zu dem Punkt Level 30, weiß es eigentlich so gut wie keiner, außer die jetzt einen zweiten Account haben. Und dann gibt's halt in diesen schlechteren Ligen wie Bronze und Silber auch noch ein bisschen. Die wissen auch noch nicht ganz so Bescheid. Und eben halt auch irgendwelche Champions, die gerade halt nicht so gut sind oder schlecht sind. Und die versauen halt eigentlich auch die Spiele. Aber in Bronze ist das vor allen Dingen so, die beleidigen sich alle gegenseitig selber, obwohl sie alle scheiße sind. Wo wir jetzt bei den Ligen sind, was sind so eure größten Erfolge? Also bis wohin habt ihr es geschafft? Was war mal euer Bestes war? Was habt ihr extremes Geiles mal gemacht in dem Spiel? Also extrem Geiles war, dass du von der komplett untersten Liga einfach mal alle anderen wieder hochkommst. Das ist wirklich das geilste Gefühl, weil Nico war dort und ich war auch dort. Wir waren in der ganz untersten Liga und wir kommen einfach wieder raus, weil du in Bronze alleine ein Spiel gewinnen kannst teilweise, weil alle anderen so viel Scheiße spielen. Das ist nicht übertrieben. Wie seid ihr denn überhaupt dort runtergekommen? Also das Spiel, was es ausmacht, die Ligen, hängt erstens von den Fähigkeiten ab und von den Lernvermögen. Ja, eigentlich waren wir auch scheiße damals. Ja, also man ist scheiße. Du warst auch richtig scheiße, wenn du Level 30 bist. Ja, ich bin Level 30. Fängst du vor einen Rang zu spielen. Ja, aber ich bin viel scheiße. Okay. Du merkst dann, wenn du alles verlierst, ja, ich bin eigentlich viel scheiße. Was mache ich hier? Und man lernt halt aber durch die Spielerfahrung, umso mehr man das Spiel spielt, umso besser wird man. Das ist wirklich, du kannst ungefähr Statistik machen. Einer mit 2000 Spielstunden ist Diamant oder Meister. Und einer mit 200 Spielstunden ist vielleicht gerade mal Bronze, wenn überhaupt Level 30. Mhm. Und wie schon gesagt, wie ich jetzt schon gefragt habe, wie weit habt ihr es persönlich schon alle geschafft? Ich bis Silber 1. Also es gibt in den Bronze-Silber gibt es halt nochmal 5 Divisionen. Silber 5 ist halt das Schlechtere und Silber 1 ist halt besser. Okay, du hast Silber 1 geschafft? Nico? Also ich habe Platin 3 geschafft. Platin ist noch über Gold? Ja, Platin ist über Gold und ist halt jetzt fast Diamant, wo dann halt die richtig guten spielen. Okay, und Jonas? Also, ich hab's bis Silber geschafft, Hab mir jetzt aber überlegt. Das war's, welches ist 5? Ja. Du hast es immer gesagt. Das stimmt. Allerdings ist so die Frage, teilweise die, also am Anfang macht man ja die Einreihung, wenn man Level 30 ist. Die ist teilweise total unfair. Der Flori, der hatte... Also muss er genau sagen, was Einreihung ist. Ja, was ist die Einreihung? Das sind deine ersten zehn Ranglistenspiele. Danach wirst du eben in eine der Divisionen eingereiht. Und zum Beispiel der Flori, der hat 5 Spiele gewonnen und 5 verloren. Ich hab 6 gewonnen, 4 verloren. Oh, na dann eben so. Cool. Aber du bist erst in Bronze 1 gelandet. Und ich habe genauso gespielt und bin klein Silber 5 gelandet. Okay, und dann ist logischerweise, da du höher bist, ist es viel schwerer für dich. Ja, da war es natürlich für mich erstmal, bin ich dort dann noch schlechter gewesen, weil ich einfach nichts konnte. Und ich habe mich jetzt auch mittlerweile dazu entschieden, dass ich uneingereiht bleibe in der Saison, weil ich finde das einfach irgendwie besser. Wobei ich sagen muss, ist zwischen den Divisionen oder zwischen Bronze 1 und Silber 5 ist kein großer Unterschied. Zwischen diesen 1er und 5er Divisionen ist wirklich nicht viel Unterschied. Was meinst du von uns mit er hat's geschafft? Ich habe ein paar Spiele für ihn gemacht. Oh, also ich hatte dann einfach teilweise überhaupt keinen Bock mehr, weil die Gegner waren so, also mein Team war auch teilweise viel schlechter als ich. Ich habe gut gespielt und wenn dann dein ganzes Team alles weghaut, das ist scheiße. Das wollte ich noch sagen. Das ist ihr könnt noch viel. Das ist in absolut jeder Liga so. Du denkst selbst, dass du gut spielst, aber du scheiße spielst. Und beleidigst aber dann die anderen Spieler oder schiebst denen die Schuld zu. Ja, das ist aber selbst manchmal, wenn einer total gut ist, der kann dort, was weiß ich, 15 Kills haben einmal gestorben. Und selbst da, wenn denen sein ganzes Team negativ steht und total schlecht spielt, dann hast du es trotzdem einfach verloren, weil es einfach ein Teamspiel ist. Okay. Also in unteren Ligen wie Bronze oder so kann man das allein noch schaffen. Aber es gibt halt dann noch welche, die keinen Bock mehr haben oder die sich zu beleidigt fühlen und dann einfach das Spiel verlassen. Also der allbequante Rage Quit. Ja. Der wird aber auch geahndet. Also da gibt's direkt extra einen Bot, der ist dafür eingerichtet, wenn du so und so viele Spiele verlässt in der Zeit, dann wirst du einfach mal gebannt. Für eine Woche oder so. Und für immer, wenn du das jetzt machst. Ja, oder das. Wenn man jetzt für immer gebannt ist, kann man sich dann neuen Account machen und dann neu spielen, oder? Also man könnte sich einen neuen Account machen, bloß müsste man den dann halt wieder zu Level 30 hochspielen und geschätzt dauert das ein halbes Jahr. Also es ist schon relativ, vielleicht ein bisschen unproduktiv, wenn man seine eigenen Spieler vergrault, oder? Ist es auf jeden Fall, weil wenn du andere Spieler beleidigst, hilft dir das selbst nicht, weil die sich dann auch zugehen, keiner konzentriert sich mehr auf das Spiel. Und was mir auffällt, du spielst dann so aggressiv, dass du einfach meistens nur noch reinrennst und stirbst. Ja, und du eigentlich einen Scheiß drauf gibst, was da passiert. Habt ihr alle schon mal einen Pentakill geschafft? Ja. Also das ist wirklich die größte Erfahrung. Und der erste Pentakill ist eigentlich immer das coolste. Und dann, danach lässt die Aufregung ein bisschen nach, weil du es schon kennst. Du machst dann halt und denkst so, oh wie geil, ich bin richtig gut. Aber die ganzen Loser haben Glück, mich im Team zu haben. Es kriegt ja immer der den Kill, der den letzten Hit drauf macht. Achso. Ja, okay, du musstest theoretisch nur 5 Autotags machen, kannst einen Pentakill kriegen, aber es ist... Und wenn jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt mit 5 Freunden spielst und einer macht zum Beispiel schon einen Quadra-Kill, dann und dann ist noch einer mit sehr, sehr wenig Leben und du machst den letzten Hit drauf, regt er sich auf. Das ist eigentlich aber das... Das ist noch besseres Gefühl, ja, als einen Pentakill zu machen. Das Gefühl ist echt viel besser. Was wollte ich jetzt sagen? Das habe ich total vergessen. Also es gibt sozusagen die normalen Abstauber. Ja, wie auch in jedem Spiel, jemand ballert einen Verein ein, da kommt einer vorbei mit dem Messer, zack, abgestaubt. Ja. Genau. Also Nico ist zum Beispiel so ein richtiger Abstauber, der ist oftmals der Jungler und kommt uns dann immer helfen und klaut sich in Wirklichkeit nur. Die Anführungsstriche hat man jetzt nicht gesehen, hat eindeutige Anführungsstriche gemacht. Und da nimmt er dann einfach die Kills weg, obwohl das deine sein sollten. Und dann eigentlich, wenn man so einen Pentakill jemanden wegnimmt, dann geht das eigentlich nicht darum, dass der einfach keinen Pentakill hat, sondern einfach, dass der sich aufregt und dass man daran Spaß hat. Also man muss jetzt auch sagen, wenn man in der Rangliste kann man bloß besser werden, du kannst dort halt maximal zu zweit spielen. Hm? Und wenn du halt, oder wenn du ganz alleine spielst, musst du halt eigentlich ein Arschloch sein und dir alles nehmen, was du brauchst. Mir kommt die ganze Zeit so vor, als wäre der Kampf im eigenen Team viel, viel schlimmer als der Kampf gegen das Gegner. Das ist auch so, ja. Das fängt schon in der Champions Select an. Ja, ich geh top. Ich auch. Ich auch. Nee, ich geh top. Ich war Erster. Dann gibt der zweite den Scheiß drauf und nimmt sich trotzdem nur ein Top-Lane-Champion. Ja, was machst du dann? Okay. Gibt's jetzt noch irgendwelche Sachen, über die ihr gerne reden würdet? Ja. Dann fang an. Also als Jungler, du sollst halt den Lanes helfen. Ja. Und wenn halt dann eine Lane verkackt oder verliert, geht die dich meistens zu. Den weil du nicht geholfen hast. Ja. Das ist ja auch der Grund. Das ist dann, das ist so ein, also es ist wirklich so, man sucht immer in jedem Augenblick nach irgendeinem anderen, ja, der was falsch gemacht hat. Hauptsache du hast die Schuld. Ja. Aber es ist echt so, wenn ich meine Lane verliere, ist Nico dran schuld, nicht ich, ja. Logisch. Er war nie da. Weil Nico ist eigentlich wirklich immer unser Jungler, fast schuld. Immer. Ist es so, dass der Jungler der erfahrenste ist? Nein. Nein, der Jungler ist der, der am meisten auf die Mütze kriegt. Okay. Es ist der, der so masochistisch veranlagt ist. Okay. Noch irgendwas, was ihr besprechen wolltet? Vielleicht die Spielmodus, die besonderen Events. Wir haben halt jetzt von verschiedenen Maps geredet und größtenteils halt von einer. Die ist halt die Kluftbeschwörer, wo du halt normal spielst. Ja. Dann gibt's halt aber noch andere verschiedene Spielmodus, wie Aram, da hast du bloß eine Bahn und jeder hat einen zufälligen Champion. Ja. Vom System generiert. Okay, also es gibt schon relativ verschiedene Modi. Nein, eigentlich nicht. Du spielst normalerweise immer nur die normale Map. Weil also das die 5 gegen 5? Ja, weil das die einzige Map ist. Die Spaß macht. Die Spaß macht, ja. Das ist die einzige, die kompetitiv funktioniert. Weil die anderen würden keinen Sinn ergeben, die so kompetitiv zu spielen. Okay, also das andere ist dann einfach nur so rumgegeige. Ja, es gibt dann noch eine 3 gegen 3 Map. Die wird allerdings fast nie gespielt. Es gibt dann auch noch Dominion. Oder? Dominion? Keine Ahnung, Dominion ist ein Spiel, ein Kartenspiel, was ich kenne. Und da musst du irgendwie so Türme erobern, da ist die Karte nochmal ein bisschen anders gestaltet. Und dann gibt's eben auch ab und zu noch so eine besonderen Events, die gehen dann, teilweise gehen die nur 2 Wochen, wenn sie nicht beliebt sind, das war jetzt letztens einer. Aber dann gehen die auch manchmal länger eben. Also da hat man dann zum Beispiel auch so extrem starke Bot-Gegner, wo du eigentlich gar keine Chance hast, gegen die zu gewinnen. Aber es sind alles nur so just for fun Dinger. Also vom letzten, wenn man den jetzt als Beispiel nimmt, hast du halt für den Gegner den Champion genommen. Und das war eigentlich ziemlich langweilig, weil du immer nur, weil jeder beschissene Champion hattest und du halt nirgendwo Schaden gemacht hast und keiner das Spiel beenden konnte. Ja, okay. Also ist Riot Games gar nicht so erfahren damit, sondern sie hatten nur einen Glückstreffer und jetzt versuchen sie irgendwie was da rauszuholen, was anscheinend nicht so praktisch ist. Nö, die haben gar nicht vor, das Grundprinzip vom Spiel zu verändern. Die wollen einfach nur für die Leute, die spielen, immer mal ein bisschen Abwechslung bringen. Die hatten auch schon richtig gute dabei, wo du zum Beispiel 80% Cooldown hattest und keine Mana kosten, wo die ganze Zeit nur Fähigkeiten haben. Also Cooldown Reduction heißt das. Du hast halt 80% weniger von der Zeit. Also die Fähigkeiten haben halt eine gewisse Zeit, bis du sie wieder einsetzen kannst. Mhm. Und die sind halt 80% kürzer, das heißt, du kannst eigentlich auf die Tasten hacken und... Verstehe, also die ganze Zeit haust du nur deine Spells raus. Ja. Bei einigen Champions so Cooldowns von 0,2 Sekunden, wo du eigentlich die Taste gar nicht loslassen musstest. Verstehe. Manchmal aber auch 200 Sekunden, wo du halt ein paar Minuten warten musst. Das sind dann meistens die ultimativen Fähigkeiten. Ja. Jetzt am Schluss, möchtet ihr noch was beendend über League of Legends sagen? Wir können eigentlich über noch auch, also so kurz könnte man mal noch um das Spiel rundherum eigentlich reden. Ja, das wollte ich auch noch von sagen. Riot. Okay, dann. Riot Games ist halt jetzt nicht mehr so das Spiel bloß, sondern die haben jetzt auch schon eigene Alben mit Musik gemacht. Ja, okay, aber es ist ja bei vielen Spielen so, dass die schon sehr gute Soundtracks haben. Ja, aber sie haben halt nicht nur Soundtracks, sie haben auch normale Musik und Imagine Dragons hat für die Weltmeisterschaft dort mit denen ein Lied zusammen gemacht. Okay. Und ja, die Spieler haben dort auch als Konzert mitgespielt. Ja, das ist jetzt auch zum Beispiel, also das wird auch von Imagine Dragons jetzt mit aufs Album genommen und so. Ich spiele auch League of Legends noch so nebenbei. Ja. Also wenn man das so von der Anzahl, die letzte Weltmeisterschaft von League of Legends hat in einem Fußballstadion stattgefunden, das ausverkauft war. Und es waren, glaube ich, also 60 Millionen Live-Zuschauer oder so. Ja, die haben also auf einer Seite von des Stadions, das ist ja rund, so circa normal, auf der einen Seite diesen Bildschirm hingebaut und dann auf das Gras nochmal Stühle hingestellt, weil die ja den Endteil von der Tribüne nie hatten. Das war auch alles zugebaut und umgesetzt. Bei solchen Live-Events, es sind ja immer 5 gegen 5, das sind halt Teams. Und diese Spieler sitzen dann halt vor dem PC, das ist immer so in 2 Reihen gestaltet. Mhm. Die sitzen halt zu 5 nebeneinander und können sich dort über Headsets absprechen und so. Und die Gesichter sich dann auch manchmal auf dem Monitor, was manchmal ein bisschen lustig ist. Ja. Also ist League of Legends ja extrem beliebt. trotzdem immer noch. Es hat sich auch so eine gigantische Fankultur entwickelt. Ich finde es eigentlich ziemlich krass, weil einerseits sieht man dort, wie Millionen Leute sich das angucken, dass horrende Summen man dort gewinnen kann, und dann fragt man irgendeinen auf der Straße und der hat noch nie was davon gehört. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel auf Twitch schauen würdest, würdest du garantiert, also wenn PewDiePie gerade streamt, der würde bestimmt jetzt 30.000 Zuschauer circa haben. Ja. Das ist durchaus möglich, einfach nur weil er so populär ist. Der spielt nicht mehr, der war mal professioneller Spieler, aber der hat sich innerhalb dieser Zeit halt eine Fangemeinde erarbeitet, die ihm jetzt auch noch hinterher läuft, in Anführungsstrichen. Hm? Und der kann davon leben, der ist kein professioneller Spieler mehr, der streamt nur noch und kriegt dadurch sein Geld. Hm. Was ich jetzt, ja, wenn man jetzt wirklich so professionell werden möchte, dann muss man sich halt erstmal ein Team finden, mit dem du spielen kannst. Und jeder Spieler hat ja halt so seinen eigenen Spielstil. Der eine spielt extrem aggressiv, der andere eher passiv. Und du musst halt in dem Team so eine Kombination finden, dass es passt, und du musst halt eine gute Absprache bekommen. Und dann gibt's halt solche Amateurligen, das jetzt auch mal in Anführungsstrichen. Die beginnen aber halt auch erst in diesem Diamant-Meisterbereich, was halt eigentlich nicht mehr Amateur ist. Ja. Und dann gegen diese richtigen Championship-Teams zu gewinnen, da muss man schon sehr gut sein, und du musst halt meistens ehemalige Starspieler schon drin haben. Okay, also... Ja, das gibt's auch, dass einige, die aus den Ligen, also ausgeschieden sind, aus den Profiteams, konnten jetzt einfach eigene Teams, weil die nicht mehr gefragt sind. Und das funktioniert auch. Das gibt so eine Unterscheidung in der LCS, also das ist jetzt die oberste Liga, dann gibt es eine Championship Series, und einige von ehemaligen Pro-Spielern sind jetzt in dieser Champions League Series mit ihrem Team. Das hört sich an wie die alten Musikstars, die nach 20 Jahren dann ihr Comeback machen. Ja, ungefähr so ist das. Und es ist halt schwer, dass so ein neues Team in die richtige LCS reinkommt, weil es ist so ähnlich wie im Fußball, die letzten drei kommen halt so eine Relegationsspiel und spielen gegen die ersten drei. Mhm. Und es ist extrem schwer, dass diese neuen Teams gegen diese schlechteren LCS-Teams gewinnen. Es ist halt wirklich, es gibt, die LCS besteht aus 10 Teams, und diese Teams spielen auf so einem hohen Niveau, dass du sie eigentlich fast nicht mehr schlagen kannst. Okay. Ist es nur so, dass man, wenn man sich jetzt zu fünft zusammensetzen würde, man hat, keine Ahnung, hat so dermaßen viel Freizeit und versucht eben Profi zu werden, würde man das hinkriegen, oder braucht man wirklich Manager und Sponsoren und du alles? Du brauchst Manager, Sponsoren und Coaches oder die dir dein mentales Wesen vorbereiten. Weil du musst wirklich, wenn man so diese Profiligas anguckt, die haben halt einen Coach, der bereitet dich drauf vor, sagt, du sollst dich beruhigen, dich konzentrieren. Die trinken dort nebenbei alle Kaffee, damit sie munter bleiben, und haben auch Handwärmer, nur damit sie richtig gut spielen können. Es klingt schon ziemlich krass, obwohl es noch dieses Tastengehalt ist. Ja. Das ist das nächste Problem, weil je älter du wirst, desto langsamer werden deine Reflexe. Die meisten Profispieler können unter anderem schon mit 22 ausscheiden aus dem System, weil die zu langsam im Tastendrücken sind. Das ist schon krass. Also wenn du professionell spielen willst, musst du ungefähr mit 17 bei den Herausforderungen spielen, ungefähr. Oder mit 18. Also ist es für uns sozusagen eigentlich schon zu spät? Du könntest es doch schaffen, aber es ist relativ spät. Ja. Es ist krass, dass man schon so früh anfangen muss, um überhaupt was erfolgreich zu haben. Es ist halt, dass du mit der Spielzeit nur besser wirst. Wenn du jetzt, hättest du von Season 1 angefangen, also von der ersten Zeit, wo das Spiel rauskam, wärst du jetzt bestimmt mit in dieser Profiliga, weil die halt genug Zeit hatten, um sich zu entwickeln. Also sozusagen, wenn man sehr, sehr viel Zeit reinsteckt, wirst du besser und könntest du das schaffen. Okay. Ja, dann ist es ja auch, dann kann man ja auch noch Erfolg haben, nur durch einfach Zeit. Nehme ich an. Ja. Und noch ein bisschen Talent oder Lernstärke, dass du schneller lernst. Ich will jetzt nicht schon wieder beenden, weil sonst habe ich ein bisschen mir wieder reingedreht. Ich wollte noch irgendwas sagen. Nö. Also, an sich, man könnte vielleicht noch sagen, dass es mittlerweile, also in Korea, schon Schulen gibt, Privatschulen, wo League of Legends ein Hauptfach ist. Das ist krass. Das ist auch, ich glaube, das war in Norwegen, wo es in auf dem Hauptfernsehsender irgendwie E-Sports übertragen werden von League of Legends. Aber nicht nur League of Legends, da werden auch andere E-Sports übertragen. Ja, aber größtenteils League of Legends. Ja. Ist mittlerweile sogar in der Diskussion, dass es oft bei Olympia aufgenommen wird. Also was haltet ihr davon? Denkt ihr das zu krass? Ich fände es richtig geil. Also es wäre bestimmt cool, aber ein bisschen lächerlich schon. Also ich finde auch, Olympia ist eher was fürs Körperliche und nie vorm Computer sitzen. Also für mich gehört es nicht zu Olympia, aber sollen sie es versuchen? Ja, okay. Ja, das ist dann höchstwahrscheinlich so die Diskussion wie mit Schach. Ist Schach ein Sport? Geil, Denksport, ja, okay. Ja. Beim League of Legends ist dann Denken und Tasten drücken, schnell. Oder? Im richtigen Zeitpunkt Tasten drücken. Reaktion eigentlich. Ja. Ist League of Legends nur Reaktion oder ist auch wirklich sehr, sehr viel Taktik dabei? Es ist extrem viel Taktik, deswegen kannst du eigentlich, wenn du im Team spielst, musst du halt eine sehr gute Absprache haben. Du musst alles genau timen, weil der, wenn du den Drachen tötest, hat er halt 6 Minuten, bis er wieder da ist und das musst du genau timen. Du musst gucken, wo du deine Wards hinstellst, damit du die Sicht auf irgendjemanden hast. Halt immer zusammenstehen irgendwie. Ja. Ich habe jetzt letztens, also nur um das zu vergleichen, ich habe letztens ein Profispieler StarCraft spielen sehen. Der hat gesagt, okay, genau in 5 Minuten machen wir dort einen Angriff. Ist es bei euch auch, dass ihr euch gesagt, genau 4 Minuten 15 sind wir dort und das nicht ist später. Meistens nur bei Dragons oder bei Baron Timern. Also 4 Minuten ist schon ziemlich hoch. Es geht meistens so erst ab 2 Minuten vor diesem Punkt los. Du kannst zwar sagen, ja, ich weiß zwar, Dragon respawnt in 4 Minuten, wir müssen dann dort irgendwo sein in der Umgebung. Aber das kann sich in der Zwischenzeit schon wieder ändern, indem einfach ein Teamfight gewonnen wurde. Und dann Baron 20 Sekunden, Dragon 20 Sekunden spawnt, du trotzdem durchpushen kannst, dann wirst du nicht zum Dragon gehen, sondern erstmal 2 Tower nehmen und dann zum Dragon laufen. Okay, also ist trotzdem, trotz dieses Akkuratsein kann man, hat man schon ein bisschen Spielraum mit den Handlungen, die man trifft. Wenn ich jetzt auch nochmal so über, wenn man Profi werden will, ist es eigentlich in Europa, du kannst in Europa ein Profi werden, aber wenn man es so von der Welt betrachtet, hast du eigentlich keine Chance gegen Korea. Die sind so krass, die haben die letzten 2 Weltmeisterschaften einfach hintereinander gewonnen. Ist es bei E-Sport nicht immer, dass Korea einfach so extrem vorpreschend ist? Ja, also das liegt aber wahrscheinlich mehr daran, die haben mehr Zeit investiert in das Spiel. Und in Korea ist es so, dass die Restaurants oder so auch über nachts offen haben, deswegen die können bis 3 Uhr oder so spielen und dann dort essen gehen. Das geht halt in Europa nicht so einfach. Ja, aber ist schon, eigentlich, wenn du schon hörst, das wird dort als Schulfach unterrichtet, dann. Ja, die haben das halt schon ein bisschen professioneller auch gemacht. Ja. Ja, und das gibt's jetzt halt auch schon bei diesen koreanischen Spielern, haben jetzt viele einen extrem hohen Marktwert. Da gibt's einen, über den halt wird gesagt, der ist ein Roboter, weil er so extrem gut wäre, und der hat einen Marktwert schon von 1 Million Dollar. Für diesen Preis könnte ein anderes Team den abkaufen. Aber das ist ja jetzt gar nichts, wenn du das mit dem Fußball vergleichst. Ja, aber ja, also du musst jetzt überlegen, über wie viele Jahre hat sich Fußball entwickelt. Ja, eben. Das ist ja, das gibt's seit 2009 und schon bist du bei 1 Million für einen Spieler. Ist halt krass, aber das ist die Frage, wann es zu uns kommt. Weil dort ist es ja anscheinend übelst etabliert. Bei uns hörst du, wenn du im Alltag fragst, League of Legends, da kennen das die wenigsten. Aber es ist anscheinend so erfolgreich. Lang wird es, denke ich, nicht mehr dauern, oder? Offensichtlich. Also in Amerika ist es auch schon sehr relativ verbreitet. Da gibt es, glaube ich, auch schon die ersten Schulen und Clubs, die das dort machen. Aber in Europa gibt es das absolut eigentlich noch gar nicht. Okay. Das fand ich aber auch. Also ich dachte immer, League of Legends, ja, hast du auf dem Computer. Aber das kam doch erst vor einem Jahr oder so, kam das, glaube ich, erst mal für Mac überhaupt raus. Wobei ich mir denke, in Amerika, da hat doch die Hälfte alles Mac. Hm. Weil, also, ich hätte nie gedacht, dass es so, dass sie das noch nie für Mac einfach rausgebracht haben, weil das sind ja viele. Also ist sozusagen teilweise noch, dass es an manchen Sachen hapert, dass es deswegen der Fortschritt bei uns noch nicht so groß ist damit. Also ich kann auch nicht ganz genau sagen, woran es bei uns liegt. Wahrscheinlich gibt es bei uns mehr Aktivitäten, die man besser machen kann in der Freizeit. Haben sie also in Korea nichts zu tun? Naja, ja, doch. Also wenn das vergleicht, die Situation ist bei uns ganz anders. Du kannst rausgehen, Fußball spielen, in Korea geht das größtenteils nicht, wenn du in großen Städten lebst. Da hast du deine 5 Quadratmeter Zimmerwohnungsteil da, wo du halt da sitzt und wieder spielst. Okay. Ich denke aber auch in Deutschland bist du ein bisschen verklemmter und willst das machen und das machen. Das ist eine ganz andere Kultur, oder? Na, du hast eben dein Ziel im Beruf auch ziemlich in Deutschland, denke ich mal. Und da hast du einfach nicht die Zeit zum Computerspielen auch. Also ich habe mal ein Video von so einem koreanischen Profispieler angeguckt. Und der hat wirklich relativ gut begründet, warum Koreaner besser sind als Europäer oder so. Der hat das dann wortwörtlich gesagt. Wir machen nicht nebenbei so irgendwie so einen Scheiß wie rausgehen und uns mit Freunden treffen. Wir zocken einfach die ganze Zeit. Das klingt nach einem relativ guten Schlusswort für das Ganze. Einfach, ihr wisst, ihr wollt League of Legends spielen, bleibt drin, sucht euch keine Freunde, sondern zockt die ganze Zeit. Was gibt's sonst Besseres? Ihr werdet reich. Und ihr könnt reich werden, ja. Ihr strengt euch ein bisschen an, dann haut's hin. Ich persönlich muss mal sehen, ob ich mit euch mich nochmal dran wage. Es ist halt sehr schwer und es gibt auch andere wunderschöne Spiele, die man spielen kann. Ja, ist trotzdem interessant, mal andere Leute, so Profis, drüber reden zu hören. Möchtet ihr noch Schluss, wirklich jetzt Schlussworte halten? Nicht Flame. Nicht Flame, bitte. Don't feed. Noobs wollen auch leben. Also, damit bitte beleidigt die Noobs nicht allzu sehr. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch die nächsten Podcasts anhört. Und bis zum nächsten Mal. Ich war der Adam. Ich war der Jonas. Wer warst du? Ich war Florian. Ich war der Nico. Okay, tschüss. So, wir sind nochmal kurz zurück. Wir haben jetzt nämlich, wir hatten die ganze Zeit einen Zuhörer, der Christoph, den ihr eigentlich schon kennen solltet. Go back to Call of Duty. Und der hat jetzt am Ende noch eine Frage rausgehauen, nämlich die da wäre. Ob es das auch für Konsolen gibt. Genau, und da haben wir uns ein bisschen überlegt, ob man jetzt vielleicht noch eine kleine Fragerunde von einem kompletten... Ihr habt nichts überlegt. Wir haben uns das überlegt und haben es jetzt ein bisschen aufgedrängt. Dass wir jetzt noch ein bisschen einen kompletten Neuling, der es überhaupt noch nie gesehen hat... Stimmt, ich habe schon gesehen. Ja, okay. Jetzt die Stimmung nicht. Lass mich ran, du fandst scheiße. Naja, so übelst viel zeitaufwendig, ja. Also bis man da mal in die 30 ist oder so, oder mal liegt, es ist so zeitaufwendig. Das würde mich dann im Spiel nerven. Ja, das einzelne Spiel geht ja auch ab mindestens 20 Minuten, wenn nicht sogar noch länger, bis zu einer Stunde kann das gehen. Und das ist wirklich zeitaufwendig. Da kriege ich zwischendurch schon Hunger und so. Das ja. Aber das merkst du gar nicht, wie die Zeit vergeht. Also um jetzt kurz deine Frage zu beantworten. Nein, es gibt's nicht für Konsolen. Ja, und da habt ihr ja gerade gesagt, es würde gar nicht gehen. Warum würde es nicht gehen? Ja, du hast in dieser Fläche erstmal die vier Fähigkeiten, die hast du auf den Tasten. Dann steuerst du mit der Maus, das könntest du vielleicht mit dem Steuerknüppel machen. Ja, das geht noch, aber dann hast du hast dann auch Items. Aktivierbare Items, die du auch immer aktivieren kannst. Also die Tasten reichen einfach gar nicht. Die Tasten, ja, du hast noch so viele bei Tasten. Bei Sacred, das gibt's ja auch für Konsole. Jetzt kommst du mit Sacred. Ja, aber wegen Tasten, da hast du insgesamt schon allein auf einer L2-Taste 8 Funktionen. Ja, aber dann musst du ja eine Tastenkombination, in der beim Spiel musst du so schnell, du machst eine Taste, drückst eine Taste und dann muss es fertig sein und nicht kannst nicht zwei Tasten auf einmal drücken. Ja, wenn du zum Beispiel siehst, der Gegner setzt zum Insekt an und du musst es in einer Millisekunde in Flash timen. Das kriegst du nicht hin, wenn du dafür drei Tasten drücken musst. Flash Stunt, also betäubt den Gegner. Nein. Verdammt! Du, da machst du einfach ein Stück zum Mauszeiger weg. Also es ist auch, du hast halt diese Fähigkeit, sind manchmal Skillshots, wo du einen Pfeil hast, den du in eine Richtung lenken kannst. Wenn ich stell mir das als Controller vor, du drückst deine Fähigkeit. Mit dem Knüppel steuerst du dann den Pfeil. Er hat jetzt seinen. Und dann hast du vielleicht 3 Sekunden verbraucht, damit du den Pfeil erstmal ausgerichtet hast. Und das heißt, ist schon wieder weggegangen. Das ist ein wahres Können, ist es. Ja, okay, das ist dann wirklich für die Überpros. Das ist dann, ja. Deine Reaktion ist so einfach viel zu langsam, weil du musst rumlaufen und zugleich irgendwo hin noch woanders hinklicken am Ende und das geht einfach nicht, glaube ich. Ja. Und? Tja, scheiß Spiel. Nee, aber woher kennst du es jetzt von deinen Klassenkameraden? Ja, also in meiner Klasse sind alles, gibt bloß 3 Spiele, 2 eigentlich, also 2 Computerspiele. World of Tanks und was ja eigentlich so ein Gegenteil ist irgendwo. Ja, wobei. Ich weiß nicht, ich hab's nie gespielt. Und es ist eigentlich ganz spielenswert. League of Legends. Ja. Und dann. Da hätte man jetzt die Fragerunde schon wieder beendet. Nee. Also, du hast jetzt absolut keinen Bock, das Spiel zu spielen. Nee. Das haben wir. Haben wir auch nicht. Viel zu zeitaufwendig. Warum? Also, außer von zeitaufwendig. Gibt es noch andere Gründe? Ja, aber bin ich viel zu selten am Computer und ich habe die Zeit. Also, in der Woche, ich könnte es am Wochenende machen. Aber bin ich auch meistens nie zu Hause, also. Ja, das war wirklich meistens eher so ein Wochenendspiel. Also, wir machen das dann auch manchmal abends so, also. Ich kann mir nie vorstellen, dass man jetzt sagt, ach, mach schnell eine Runde. Ich sehe mal, es geht immer schnell eine Runde, dann setze ich mich hin und nach 6 Stunden gucke ich auf die Uhr. Ja, aber das ist manchmal wirklich so. Das ist manchmal wirklich so. Das ist halt dieser spezielle Spielmodus, der Aram, wofür wir schon geredet haben, wo du 5 zufällige Champions hast, der geht halt relativ schnell noch vorbei. Da kannst du mal ein kurzes Rundchen zwischendurch machen. Ja, wenn wir jetzt zusammenspielen, dann ist es meistens so, kommt einer 5 Minuten, dann kommt der nächste in 5 Minuten, dann kommt wieder einer 5 Minuten. Da haben die anderen es aber schon wieder ein Spiel angefangen, dann wartest du erstmal, bis die fertig sind. Und wenn du wieder jetzt ankommst, kommt noch einer dazu. Oh. Wenn du irgendwann vollzählig bist, hast du eigentlich schon mal 1 Stunde gewartet, bis zu dem Zeitpunkt, wo du in dem Spiel zu 5 machen kannst. Ja, wir sind nur jetzt gerade 5 Leute, da haben wir 3 relative Profis, einen halben Noob und einen kompletten Noob. Das ist perfekt zum Anfang. Na, dann los geht's. Jetzt brauchen wir nur noch 5 Computer. Nee, aber an sich, wenn ich mal so gucke, weil wir das spielen, das ist meistens abends in der Woche, wenn kein Film kommt oder einfach nur Schrott ist im Fernseher, dann dann sagen wir halt, ja, okay. Der Christoph geht auch schon um 8 ins Bett. Ja, okay, na dann. Ja, dann geht's los. Also ich kenne auch einige und die laden dich dann nochmal um 12 oder um 1 zu noch einer Runde ein. Also da sage ich ja, dann. Das ist aber bestimmt der aus meiner Klasse, ja. Und dann nimmst du natürlich an, ne? Weil ja, ihr von in der Woche. Ja, also in den Ferien ist das wirklich schon bis um 3, um 4 früh manchmal. Also das mach ich nie. Du nie, aber wir werden also wir haben in meiner Klasse so eine richtige Gruppe, so ein richtiges Team. Die spielen ja was weiß ich was für eine Liga, also die sind richtig gut. Und man sieht dann immer, wenn die nachts gespielt haben. Also die pennen dann immer alle 5, liegen die dann auf der Bank und schlafen den ganzen Tag. Also kriegst du das auch nur mit, als das machen die komischen Nerds, die da sich kaputt machen. Also es ist, habt ihr gehört? Er hat euch gerade als komische Nerds bezeichnet. Verprügelt ihn. Nee, das hast du ihm in den Mund gelegt, Junge. Hab ich überhaupt nicht. Nein, gar nicht. Ja gut, also noch irgendwas? Willst du noch was fragen? Nee, passt schon. Das ist peinlich. Der arme Christoph. Ja. Ja, jetzt haben wir noch kurz die kleine Fragerunde gemacht. Mit ein bisschen wenig Fragen. Was ihr jetzt wissen müsst, wir machen jetzt wahrscheinlich den Podcast aus und das erste, was wir anmachen, ist Call of Duty, ja. Also warum ist Call of Duty besser? Ja, stimmt. Weil es für Konsole gibt, man das zu viert an einer Konsole spielen kann. Ja komm, ich spiele auch. Die Gemeinschaft die Gemeinschaft, wir spielen doch auch zu fünf. Ja, aber jeder zu Hause an seinem... Aber wir rennen die ganze Zeit. Was ist mehr Gemeinschaft? Wir können auch LAN-Partys machen. Du redest, kommunizierst über den Twitter zu filmen oder machst eine Absprache? Ja, LAN-Party. Oder du schreist scheiß Noob. Ich persönlich muss aber auch zugeben, ich spiele Konsole lieber als PC. Na, ich spiele beides. Also ich kann nicht fragen, was ich mehr mag, aber einfach das Teamspiel bei League of Legends macht mehr Spaß. Ich spiele Konsole nicht so oft online, da spiele ich eher storybasierte Spiele. Zum Beispiel? Das können wir anders machen. Genau. Nein, das müssen wir jetzt nicht auswerten. Wir sind jetzt in der Talkrunde. Da können wir also ich spiele storybasierte Spiele wie zum Beispiel Call of Duty, ja. Oder FIFA, das finde ich auch ganz gut. Ja, mit so wunderschönes Story. Ja. Und wenn FIFA dann nicht funktioniert, dann hier Football Manager auf dem Handy. Madden. 2015. Basketball, ja, das ist auch richtig. Ja, also ich finde auch mal, die Sportspieler, die haben die besten Storys. Ich habe mal ein gutes Story-Spiel gespielt, das war damals für PS. Nee, das war PS3. WWE. Ja, ja. Hatte man die Auswahl zwischen zwei Leuten. Ja, Wrestling-Series, ne? Ja, ja. So schön geschauspielert. Das ist echt. Ja, eben. Das ist kein Fake. Guck mal, der hat Blut an seiner Stirn. Und der Rasierklinge in der Hand, hups. Wir schweifen schon wieder ein bisschen vom Thema ab. Ist doch scheißegal, wir sind jetzt in... Es ist nicht scheißegal. Nein, wir sind in unserer Talkrunde, das ist egal. Das häng ich hinten am Podcast dran und dann geht das. Oh. Wie ihr es jetzt gerade hört. Und immer noch. Ja, es ist jetzt alle. Tschüss. Nein, warte. Das Tschüss kannst du dann da rausschneiden, das ist Schluss. Ich will Tschüss sagen. Okay, dann sag Tschüss. Tschüssi.